Irgendeinmal wird man sentimental und dann sieht man die Welt durch graue Brillen. Irgendeinmal wird das Leben banal, dann greifst du gern zu einem Glaser im Stillen. Ein kleiner Seufzer mit einem traurigen Ton, dann sagst du zu dir voller Resignation: Du liebe gute Welt, möchtest nicht fett, du mein Freundel sein. Du hast doch manche Nacht Herz an Herz mit mir verbracht. Ich hoff nix auf der Welt, ich bin Mutter allein. Komm mich trösten, denn das kannst du am besten. Du liebe, du guter Welt. Bald sind die Rosen im Stadtpark verblüht und der Wind weht die Blätter von den Bäumen. Feucht wird die Luft und das Herz wird so wild und ich bin allein im Park mit meinen Träumen. Da denk ich so nah und vor mir stehst nur du. Da geh ich ganz langsam meinem Weinlokal zu. Und du liebe gute Welt, möchtest nicht hätte mein Fremder sein. Du hast doch manche Nacht Herz an Herz mit mir verbracht. Ich hoff nix auf der Welt, ich bin so Mutterseel allein. Komm mit Resten, denn das kannst du am besten. Du liebe, du gute, du weinst.